Ich darf mich vorweg für Ihre freundliche Einladung zu dem Vortrag bedanken durch Pater Schnöldberger. Er hat mir freundlicherweise 90 Minuten Zeit gegeben und wir wollen diese Zeit nutzen, um die Frankfurter Schule, die kritische Theorie und die sogenannte Kulturrevolution und deren Schleifspuren in Kirche und Gesellschaft vortragen. Ich danke dafür, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist, glaube ich, vermute ich, mein letzter Vortrag, den ich öffentlich halten kann oder halten werde. Da wir mit unserem Thema einer Achse des Bösen, einer Achse aus Atheismus, Materialismus, Marxismus, Religions- und Kirchenfeindlichkeit gegenübertreten, ergeht auch an uns heute das Wort des Herrn, das uns im Epheserbrief überliefert wird. Brüder, wir haben ja nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut, sondern mit den bösen Geistern in den Himmelshöhen. Legt darum die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Ränken des Bösen widerstehen könnt. So steht denn da, die Lenden begürtet mit der Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, die Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Zu allem nehmt noch den Schild des Glaubens, damit ihr den feurigen Geschossen des Bösen widerstehen könnt. Mit dem Schwert des Glaubens, das Gottes Wort ist, haben wir uns als Christen im Streit um die Wahrheit zu bewähren. Aufgrund des immer knappen Zeitrahmens werde ich mehr auf die gesellschaftlichen als auf die kirchlichen Schleifspuren hinweisen und ich werde auswählen müssen, welche Inhalte der Theorie, der kritischen Theorie vorgestellt und welche eben übergangen werden müssen. Also eine gewisse Willkür liegt in meinem Thema von vornherein schon enthalten. Ich kann also bestenfalls 5 oder 10% des gesamten Ideen- und Gedankengebäudes der Frankfurter vortragen. Selbstverständlich können auch meine Ausführungen und sollen auch meine Ausführungen das Selbststudium und die eigene Bewertung nicht ersetzen, sondern förmlich herausfordern. Denn das Thema ist, wie ich meine, 2009 genauso aktuell wie 1968. In folgenden 4 Schritten wollen wir die Aufgabe angehen. Erstens möchte ich Ihnen einen ganz kurzen geschichtlichen Abriss über die Frankfurter Schule vortragen. Zweitens einige Inhalte, 4 oder 5 Thesen oder Theorien der kritischen Theorie bekannt machen. Drittens werde ich auf die Auswirkungen der Frankfurter Schule etwas näher eingehen im zweiten Teil, also am Ende des Theorieteils. Als Mitglied dieser Wissenschaftsrepublik und der Akademischen Gesellschaft für Wahrheit und Recht halte ich mich für verpflichtet, der Wahrheit zu dienen. Das heißt, so wahrheitsgetreu Ihnen zu berichten, wie ich das nur kann. Das heißt, meine privaten Einwendungen, Zwischenrufe, Bewertungen deutlich von der Berichterstattung abheben. Zunächst also der erste Schritt, die Entwicklung der Frankfurter Schule. Jahreszahlen sind etwa 1920, 1938, 1968 und 2009. Eine philosophische Schule wie die Frankfurter Schule besteht aus der Lehrer- und den Schülergenerationen, die durch gemeinsame Grundanschauungen, gemeinsame Forschungsmethoden oder gemeinsame Ziele miteinander verbunden sind und die sich mit einer Idee oder mit einem Programm identifizieren. Die zentrale Idee der Frankfurter Schule der kritischen Theorie ist und lautet immer noch Emanzipation. Intellektueller aller Institutionen, so könnte man es in einem Schlachtruf zusammenfassen, Intellektuelle aller Institutionen, emanzipiert euch. Das gemeinsame Programm der Frankfurter Schule zielt auf Veränderung des Bestehenden, also auf Veränderung des gesamten Bestehenden, also auf Umbau, Umsturz, Kulturrevolution, auf Systemüberwindung, ab, falls notwendig, auch mit physischer Gewalt gegen Sachen und gegen Personen. Die Gründerväter der Frankfurter Schule, also die erste Lehrergeneration, ist inzwischen verstorben, bis auf Jürgen Habermas. Aber die Ideen dieser Lehrer leben fort in den Herzen und Köpfen der damaligen 68er Schülergeneration, die heute auf den Lehrstühlen, auf Richter- und Redakteurssesseln oder auf Kirchenkanzeln und Schulkathedern sitzen und dort lehren oder missionieren. Die nach dem langen Marsch durch die Institutionen also die Schalthebel der gesellschaftlichen Macht in Händen halten. Ich nenne nur einige wenige, die Ihnen auch geläufig sind, aus der ersten Reihe dieser Marschierer durch die Institutionen. Schröder, Fischer, Trittin, Ulla Schmidt, Rechtsanwalt Ströbele, Schily bis hin zu Merkel, Rüttgers, Koch und von der Leyen. Das Programm hat niemand treffender umschrieben als der bis vor kurzem amtierende Generalsekretär der SPD, Olaf Scholz. Er ist wieder aufgestiegen in der Hierarchie. Er sagte, wir wollen die Lufthoheit über Kinderbetten erobern. Die Lufthoheit über Kinderbetten, das heißt die Interpretationshoheit, die Meinungsführerschaft. Die SPD und die rot-grüne Koalition wollen also alles zurückweisen und nach Möglichkeit mit Hilfe der Justiz oder des Gesetzes unterdrücken und kriminalisieren, was nicht der Political Correctness, das heißt, was nicht dem Geist der Frankfurter Schule entspricht. Mit dem Eintritt Max Horkheimers in die Frankfurter Schule in das damalige Institut für Sozialforschung in den späten 20er Jahren wurde die Frankfurter Schule gegründet. Sie befasste sich bis dahin ausschließlich mit Marxismus. Zu den Gründervätern in herausgehobener Stellung zählten anfangs neben Horkheimer vor allem Theodor Adorno, Herbert Marcuse. Frühe Mitarbeiter waren aber auch der evangelische Religionsphilosoph und Theologe Paul Tillich, die Psychoanalytiker Erich Fromm und Alexander Mitscherlich, Ernest Bornemann, der Sexualforscher und Sexpolitiker Wilhelm Reich und der marxistische Nationalökonom und damalige KP-Funktionär, der große Finanzier der damaligen Frankfurter Schule und 15 bis 20 weitere Autoren. Alle genannten standen den Ideen und Parteien des Sozialismus-Kommunismus nahe. Sie alle hatten sich von den Ideen Voltaires, Rousseaus, Darwins, Marx, Schopenhauers von Jugend an beeinflussen und prägen lassen. Über die Zeit der Frankfurter Schule vor 1930 berichten unabhängig voneinander der deutsche Autor Ralf Wiggershaus, die Frankfurter Schule, und Michael Jay, die Geschichte der Frankfurter Schule, auf insgesamt 1100 Druckseiten. Sie sehen schon, was man davon in anderthalb Stunden vortragen kann. Von 1933 bis 1946 überwinterten die Frankfurter gezwungenermaßen in Kalifornien nahe Hollywood. Mitte der 50er Jahre begann für sie die zweite Phase höchster Produktivität und Verbreitung und Wirkung. Diesmal flankiert und gefördert durch den Hessischen Rundfunk. Jeden Abend kam eine Sendung. Durch den Surkamp Verlag. Der Surkamp Verlag hat etwa 6 Millionen Auflage gehabt in Frankfurt in kritischer Theorie. Durch lebhafte Vortragstätigkeiten und nicht zuletzt durch die sogenannte Neulinke Bewegung oder durch die Bewegung der neuen Linken. Mit meinen Worten, Wiggershaus fasst zusammen. Er sagt, keiner von den zum Horkheimer Kreis gehörenden kam von der Arbeiterbewegung bzw. vom Marxismus her. Alle kamen aus jüdischen Familien, deren Verhältnis zum Judentum indes höchst unterschiedlich war und von völliger Assimilation bis zum orthodoxen Judentum reichte. Mit meinen Worten, ökonomisch-sozial gingen die Gründerväter aus der Klasse des Kapitals, nicht des Proletariats hervor. Politisch standen sie der USPD, der Links-SPD, der KPD und dem stalinistischen Parteisystem nahe, was sie jedoch sprachlich geschickt zu verschleiern wussten. Deswegen sprachen sie auch immer nur vom Bestehenden, meinten aber das kapitalistische System. Wissenschaftstheoretisch waren sie dem dialektischen und historischen Materialismus verpflichtet. Das gesamte Ideengebäude und Lehrgebäude der Frankfurter Schule lässt sich mit etwa 40 Büchern beschreiben, mit 50 Abhandlungen und Tausenden von Manuskript- und Briefseiten zur Philosophie. Zusammengefasst, die Frankfurter Schule erhebt den Anspruch, alles umfassende Theorie, alles erklärende Theorie zu sein. Sie will sowohl Religionsphilosophie als auch Gesellschaftsphilosophie sein. Sowohl eine Theorie der Ontogenese, der Menschwerdung, als auch Moralphilosophie. Sie will Geschichtsphilosophie sein, Kultur, Musik, Kommunikationstheorie. Ja, sie erhebt sogar den Anspruch, eine Theorie der Wahrheit zu sein. Und damit den Anspruch, alle bisherige Philosophie des Abendlandes, sagen wir von Thomas von Aquin bis Kant, Hegel, Fichte, Schelling, zu beerben, zu überbieten und abzulösen. Im Nachhinein ein insgesamt misslungenes, unvollendetes Projekt. Nun einige Inhalte, ausgewählte Inhalte zur Frankfurter Schule. Ich habe sie danach ausgewählt, was ich meine, was Sie als Theologen, als Priester wissen sollten. Die erste religionsphilosophische These könnte den Titel tragen, Gott ist eine falsche Vermutung. Theologie ist sinnlos. Für Horkheimer wie für Habermas steht fest, dass Gott durch die tatsächliche Geschichte, durch die Naturwissenschaften und durch den dogmatischen Marxismus widerlegt ist. Das Christentum ist für Horkheimer eine Lüge. Ich verwende immer Originaltexte. Die Wiederbelebung der heidnischen Mythologie im Dritten Reich. Nichts anderes als Polytheismus. Nicht Gott, sondern der Mensch sei das höchste Wesen, ist das Dogma der kritischen Theorie. Und der Nächste sei das Volk, die Gesellschaft, die Gattung. Eine Vergöttlichung der Gesellschaft. Horkheimer und Adorno teilen die Auffassung, dass entscheidende Fragen der Metaphysik heute nur noch nach Auschwitz nur noch negativ, nur noch verneinend, aufhebend beantwortet werden können. Dementsprechend gäbe es heute, ich sage noch einmal, heute nach Auschwitz nur mehr negative, bestreitende Theologie. Adorno, der getaufter Jude war, ist, wie Habermas betont, völlig standhaft Atheist geblieben. Der Atheist bestreitet die Existenz Gottes, der Agnostiker bezweifelt die Existenz und bezweifelt insbesondere die Einwirkung Gottes auf die Welt heute. Für Habermas, der vom Elternhaus evangelischer Christ ist, ist Gott eine falsche Hypothese. Also schon Gott zu sagen, ist eine falsche Hypothese, eine falsche Annahme. Gott ist vielmehr, nach Habermas, wie Ludwig Feuerbach, der große atheistische Philosoph, es schon vorher einmal formuliert hatte, die Projektion des leidenden Menschen an den Himmel. Eine Projektion, um das Elend des Kapitalismus abzulenken. Also, Gott ist ein Fieberprodukt, eine Fieberfantasie. Der Mensch hat sich seinen Gott geschaffen, weil er ein Bedürfnis nach ihm hatte, ein Bedürfnis nach Trost in diesem Elend des Kapitalismus. Nach Habermas, der nicht systematisch Theologie betreibt, ist das Zeitalter der Religionen, der Hochreligionen, der drei Hochreligionen und die Epoche des metaphysischen Denkens ein für allemal dahin passé. Das Christentum heute, sagt er wortwörtlich, ist längst kein anerkanntes Weltinterpretationssystem mehr. Die neue wissenschaftliche Weltanschauung, er denkt an den Darwinismus, Evolutionismus, Dyadismus müsste man hier vielleicht noch ergänzen, habe dem Christentum den Rang streitig gemacht. Wissenschaftliche Aufklärung, wiederum Marxismus, Freudianismus, Neomarxismus, habe das unaufgeklärte mythische Bewusstsein des religiösen Zeitalters aufgelöst und die religiöse Welt insgesamt entzaubert, ein Zauber über der Welt, und jede religiös begründete Ethik wie Lehmbröckchen zwischen den Fingerspitzen zerrieben. Das moderne nachmetaphysische Denken, also das Denken nach dem Tode Gottes, das atheistische Denken folglich, bestreite nicht diese oder jene These eines Theologen oder eines Metaphysikers, sondern sie behaupte die komplette Sinnlosigkeit der Theologie. Theologie ist sinnlos, ist der große Schlachtruf. Sinnlos ist das Nachdenken und Reden über Gott, also deshalb, weil Gott in der kritischen Theorie nicht real existiert, sondern nur als Fantasieprodukt vorkommt. Und wenn das so ist, ist Theologie nichts anderes als Reden über Fantasiebilder, aber nicht über etwas Reales. Die Moderne, also heute, das nachmetaphysische Zeitalter, ist nach Habermas eine Epoche des Massenatheismus. Die katholische Kirche, so lautet seine These aus den frühen 80er Jahren, ist in mehrere Konfessionen und in eine Unzahl von Denominationen zersplittert. Und diese moderne, Sie würden sagen modernistische Theologie, ist Schrumpfungsprozess. Schrumpfungsprozess, der nur zur Auflösung führen könne, weil eben diese moderne Theologie, diese modernistische also, alle Unterschiede zwischen Heils- und Weltgeschichte, zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Theologie und Soziologie, Kirche und Welt, zwischen Seelsorge und Psychotherapie, also den sogenannten klassischen Dualismus, einebne und damit beseitige. Habermas hat, glaube ich, mit dieser Zustandsbeschreibung von 1980 und mit dieser Prognose recht behalten. Er, also Habermas, hält es schließlich für gerechtfertigt und sogar notwendig, dass überall dort, wo in der idealistischen Philosophie Gott gedacht oder Gott geschrieben wurde, Mensch oder menschliche Gattung oder Gesellschaft geschrieben werden müsste, einzusetzen sei. Ich fasse zusammen die erste These. Der Neomarxismus der Frankfurter ist ein Versuch, Gott zu entthronen und den Menschen bzw. die menschliche Gesellschaft zu vergöttlichen, zu divinisieren. Der Neomarxismus ist seinem Selbstverständnis nach anti-idealistische, materialistische Philosophie. Sie ist antimetaphysische, atheistische Philosophie und damit zugleich Negation des christlich-abendländischen Denkens insgesamt. Damit aber auch gleichzeitig unvereinbar mit christlicher Theologie und mit dem christlichen Glauben. Denn das radikal emanzipatorische Konzept der Selbsterlösung des Menschen im Diesseits ist immanentistisch und widerstreitet übers Ganze, also komplett, total, dem Konzept christlicher Theologie von Erlösung und Befreiung von Sünde. Sie ist so gesehen und sieht sich auch so, materialistische Religion, also Selbsterlösungsglaube, Erlösungsglaube im Hier und Jetzt und damit profaner Messianismus. Einige Folgen dieser Theorie, der Geist der kritischen Theorie und ihrer Väter ist der Geist des Mephistopheles in Goethes Faust, erster Teil. Goethe lässt Faust rezitieren. Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Soweit Goethe. Die konsequentesten Nachbeter der kritischen Theorie sind im Bereich der Theologie und Metaphysik, zum Beispiel Johann Baptist Metz, Münster, auf evangelischer Seite Jürgen Moltmann, auf katholischer Seite wieder Eugen Drewermann und auf evangelischer Seite der Neutestamentler Gerd Lüdemann. Ihre Theologie ist konsequent negatorisch, verneinend, bestreitend. Das geht bis in die heutigen Tage hinein, dass bestritten wird, dass der Sühnetod Christi bestritten wird. Ihre Theologie ist also konsequent verneinend. Man tut den genannten modernistischen Theologen kein Unrecht, wenn man behauptet, sie versuchten aus der kritischen Theorie eine Fundamentaltheologie, aus Habermas einen Kirchenvater und aus der Kirche eine Sozialanstalt zu entwickeln. Die damaligen, heute schon etwas verblichenen Mode- oder Genitivtheologien, wie zum Beispiel die Theologie der Revolution, die Befreiungstheologie, man könnte sie ja auch Emanzipationstheologie nennen, die Theologie des Feminismus, es sind ja mehrere, die politische Theologie von Johann Baptist Metz, wären ohne die kritische Theorie gar nicht denkbar gewesen. Und sie geistern auch heute noch in den Köpfen der innerkirchlichen Protestbewegungen. Ich denke nur an die Kirche von unten oder Wir sind Kirche, sowie in jesuitischen Befreiungsprojekten mit Waffengewalt in Südamerika herum. Das moderne Welt- und Geschichtsverständnis mit den Denksystemen des Immanentismus, des Existenzialismus und des historisch-dialektischen Materialismus setzte sich auch im Zweiten Vatikanischen Konzil durch, wie der sachverständige Beobachter und hochgelehrte Theologe Johannes Dörmann aus Münster einmal formuliert. Ich zitiere ihn: Im Kielwasser der Frankfurter neomarxistischen Schule konnte sich eine politische Theologie entwickeln mit folgenden umstürzenden Thesen. Es gebe nur eine Wirklichkeit, nämlich die geschichtliche. Die durchgängigen Unterscheidungen der klassischen Theologie dagegen, Transzendenz, Immanenz, Kirche, Welt, Heilsgeschichte, Weltgeschichte, religiös, profan, werden als unzulässiger Dualismus, als unreflektierte Zwangsvorstellungen von Konzilsvätern abgetan. Soweit Dörmann. Etwa seit 1970 verlor die katholische Kirche, der Kirche der Welt, rund 100.000 Priester wegen Glaubensabfalls oder Untreue gegenüber dem Zölibat, ließ die Weltkirche ca. 150 Millionen Seelen ohne Seelsorger verwahrlosen oder verhungern, In Deutschland verlassen jährlich mehr als 120.000 Katholiken und 160.000 Protestanten, also rund eine Viertelmillion Christen, das Christentum oder ihre jeweilige Religionsgemeinschaft. Rund 10% der Katholiken in Deutschland gehen sonntags zur Messe. Unsere Kirchen werden immer leerer und reihenweise überflüssig, während Moscheen und Gebetshäuser wie Pilze aus dem Großstadtpflaster hervorsprießen. Kardinal Ratzinger hat am 25.03., als er noch Kardinal war, bei der 9. Station des Karfreitagskreuzweges zur Situation der römisch-katholischen Kirche, ich sage in Klammern, in der Welt, ein hochdramatisches Bild benutzt. Er beschreibt in dieser Meditation die Kirche Jesu Christi als sinkendes Schiff, das Leck geschlagen ist und voll Wasser gelaufen ist, seine Worte, von uns selbst verschuldet ein verschmutztes Gewand und Gesicht trägt. Wer denkt da nicht an den Untergang der Titanic? Ohne die 68er Kulturrevolution der Frankfurter Schule, durch die innerhalb von 10 bis 15 Jahren alle Traditionen, alle Institutionen, alle Ordnungen, Moralsysteme und Autoritäten hinterfragt, auf ihre Legitimität oder Legitimation hin befragt, unterminiert, mit ihren Alternativen konfrontiert, ja man muss sagen, entfunktionalisiert wurden. Ich komme auf Beispiele nachher zurück. Und ohne die innerkirchliche Revolution des Zweiten Vatikanischen Konzils, in der das theozentrische Denken durch anthropozentrisches Denken ersetzt wurde. Ich glaube, das ist der allergrößte Sieg oder der allergrößte Erfolg der Frankfurter Schule über das theologische Denken von der Theozentrik zu Anthropozentrik. Es wäre eine Doktorarbeit wert, das einmal nachzuweisen und zu dokumentieren. Wäre das Christentum, wäre die Kirche nicht in die wohl tiefste Existenzkrise ihrer Geschichte gestürzt worden, von uns selbst verschuldet. Kardinal Ratzinger hat es so fast beschwörend ausgerufen. Ich habe bereits die anthropozentrische Wende genannt, die sich dann deutlich durchsetzt im Novus Ordo Missae, ad populum und nicht mehr ad deum. Darin zeigt sich die ganze kulturrevolutionäre Wende in der Theologie. Umsturz der Moralordnung. Ich erinnere an die Königsteiner Erklärung, an die Würzburger Synode unter den damaligen Moraltheologen Böckle und Gründel-Bonn. Ich erinnere weiter an den offenen Konflikt zwischen der sogenannten demokratischen Kirche, Kirche von unten, gegenüber der Kirche von oben, die der Kirche von oben also die Loyalität entzieht, und eine andere Hierarchie, Professor May hat das sehr gut beschrieben, durchzusetzen versucht, mit zum Teil offener Kampfansage an den Papst, wie sie im Februar 2009 mit der Petition Vatikanum II von Zehntausenden von Katholiken unterschrieben. In der Sprache des Beißens und Zerreißens hat der Papst gesagt, unterzeichnet wurde. Bis hin zum offenen Ungehorsam vieler ungezählter Priester gegenüber dem Zölibat und gegenüber den Normen der Kirche. Namen will ich mir hier ersparen. Zweite These. Faschismus oder auch erziehungsphilosophische These der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, mit Kurztitel überschrieben, die Familie ist massenpsychologische Grundlage des Faschismus. Ein neuer Mensch muss sozialisiert werden. Ein ganz kurzer vorausgehender Gedanke zur Familie als Institution. Als Mitglieder dieser Gesellschaft, als Bürger dieses Staates, als Mitglieder dieser Kirche, in der wir leben, halten wir die Familie selbstverständlich für die Urzelle des Gemeinwesens und ebenso selbstverständlich für die Kirche im Kleinen. Aus dieser Familie regeneriert sich der Staat, zieht die Gesellschaft ihre Lebenskraft. Aus dieser Familie profitiert die Kirche. Ohne Familie kann die Kirche nicht existieren, das sehen wir. Natürlich gehen wir alle aus Familien hervor und streben zum größten Teil, sie sind die Ausnahme von der Regel, eine Familie als Lebensziel an. Ohne Familie, könnte man sagen, ist der Staat nicht denkbar. Und man muss auch sagen, historisch gesehen gab es längst die Familien, als noch keiner an den Staat dachte. Als Staatsbürger erwarten wir mit Recht, dass der Staat dem steuer- und loyalitätspflichtigen Bürger die Familie aktiv unterstützt und unter seinen Rechtsschutz stellt. Unser Staat schützt die Familie insbesondere durch seine Selbstverpflichtung in Artikel 6 des Grundgesetzes. Ich lese den vor. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz. Besonders heißt anderes als andere Gemeinschaften des Staates und der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht. Sie würden sagen das Naturrecht, das vorgängige Recht und zuvörderst auch ihnen obliegende Pflicht. So steht es ebenfalls in Artikel 6 Absatz 2. Weitere Gesetze zum Schutze der Familie, wie etwa Steuergesetze, will ich mir hier jetzt ersparen. Mit seinen familienfördernden und eheschützenden Gesetzgebung erkennt der Staat die hohe Bedeutung der Familie, insbesondere für das Wohl des Kindes, aber auch für die Ordnung der Gesellschaft, für das Zusammenleben und das Zusammenhalten der Gesellschaft an. Selbstverständlich nehmen auch die Kirchen durch ihre Kirchengesetze, etwa Verbot der Doppelehe, die Ehefamilie unter ihren Schutz. Das brauche ich hier nicht weiter auszuführen. Nun komme ich zur kritischen Theorie. Gegenüber der allgemeinen Wertschätzung und positiven privaten wie staatlichen Grundeinstellung zur Ehefamilie, ich betone immer Ehefamilie, ist die Kritik Horkheimers an der Ehe, an der Familie auffallend aggressiv und polemisch. Nach der kritischen Theorie ist die Ehe geschichtlich überholt. Sie verliere immer mehr an Bedeutung. In der Ehe räume die Lust vor der Pflicht das Feld. In der gegenwärtigen Gesellschaft sei die Lust in die Zote und in die Prostitution verbannt. Diese Polemik Horkheimers versteigt sich zu der These, die bürgerliche Familie sei die massenpsychologische Voraussetzung oder Grundlage des Faschismus. Des Faschismus gestern, heute und morgen. In der Familie werde, so lautet die Begründung der kritischen Theorie, mit Autorität erzogen und aus dieser autoritätsbezogenen Erziehung gehe der autoritäre Charakter, der Undemokrat hervor, der schon in der Familie gelernt habe, nach oben hin zu katzbuckeln und nach unten hin den Abhängigen gegenüber zu treten, zu schikanieren. Die nachwachsende Generation werde also durch die Familie für den Faschismus gewissermaßen schon vorprogrammiert, festgelegt. Darüber hinaus sei die Familie heute nur noch kultureller Kitt, Klebstoff also, mit dem das längst brüchig gewordene kapitalistische System noch notdürftig zusammengehalten werde. Das ist die Familie in der kritischen Theorie. Horkheimer, so ist meine Sichtweise, hat das ganz richtig gesehen. Und im Gegensatz zu unseren heutigen Familienpolitikern in Staat, Gesellschaft, in Klammern und Kirche, dass die Ehefamilie den Kern unserer Gesellschaft, das Herz des Christentums und unserer Kultur darstellt und einen wichtigen Baustein in unserem Staate. Und dass die Staaten, die Gesellschaften und die Kirchen kollabieren müssen, wenn man ihnen die Familie entzieht. Sie ist die wichtigste und erste moralische Anstalt, die es gibt. zeigt diese Faschismus-These schon den wissenschaftlichen Übereifer der Frankfurter. Die These ist erstens unbewiesen durch die Frankfurter und zweitens auch unbeweisbar. Damit ist sie unwahr und ideologisch. So führt der vom Hass geschärfte Blick auf das Bestehende die Frankfurter Forscher in eine Blamagefalle ohne Beispiel in der Geistesgeschichte, sagt Wilhelm Zehm in der Welt. Jetzt geht's warum. Die Frankfurter geben nämlich vor, bei ihrer Faschismusforschung im Auftrage des jüdischen Weltkongresses und mit Finanzierung des AJC, des amerikanischen Jewish Committee, so etwas wie ein protofaschistisches Gen, gefunden zu haben, das in allen Schichten der deutschen Gesellschaft anzutreffen sei und das den protofaschistischen Charakter der Deutschen, der autoritären Persönlichkeit präge. Das zitiere ich aus Autorität und Familie, Paris 1936. Auch diese These ist wissenschaftlich völlig unhaltbar, eher schon Ausdruck abgründiger Abneigung der Frankfurter, vergleichbar mit den Hassausbrüchen gegen das Prinzip Herrschaft, gegen die Heilige Schrift und gegen das Gewissen, das Adorno einmal als das Schandmal einer unfreien Gesellschaft charakterisiert hat. Gewissen ist das Schandmal einer unfreien Gesellschaft. Aus dieser kreativen Schöpfung der auf Deutsche beschränkten protofaschistischen Erbanlage leiteten die Frankfurter nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Auftrag ab, die Deutschen zu reeduzieren, umzuerziehen, mit einem demokratischen Charakter auszustatten und die deutschen Charakterpanzerungen, also die faschistischen Verfestigungen, mit allen Methoden der intellektuellen, emotionalen, tiefen, seelischen und psychotechnisch manipulativen Erkenntnisse der Harvard-Psychologie, der Psychotherapie, der Gehirn- und Charakterwäsche zu erziehen und zu manipulieren, umzupolen. Das hat keiner besser charakterisiert als der, sage mal, als der Kulturjournalist Schrenk-Notzing. Diese verleumderischen und diffamierenden Aussagen über die Ehefamilie, über die familiale Erziehung, lassen sehr anschaulich das strategische Konzept der Frankfurter erkennen. Wer das gesellschaftliche System radikal und vollständig umkrempeln will, fängt zweckmäßigerweise und mit größter Aussicht auf langanhaltenden Erfolg bei der Familie an, beziehungsweise bei der Vergesellschaftung der Kleinkinder, was heute in den Kitas und in den Ganztagsschulen sich vollzieht. Wenn erst die Familie als Lebensziel so diskreditiert ist, dass gewissermaßen kein Hund mehr einen Knochen von der Familie annimmt, dann ist das Todesurteil über die Ehefamilie ausgefertigt, dann ist die Familie zu einem gesellschaftlichen Auslaufmodell erklärt, dann gerät die Ehefamilie immer oder zunehmend in den Ruf, ein Sicherheitsrisiko für Freiheit und Selbstbestimmung, für die berufliche Karriere und den Lebensstandard sowie Zwangsanstalt zur Abrichtung von Kindern auf den kapitalistischen Verwertungsprozess zu sein. Die erziehungsphilosophische These, die sich hier anschließt, lautet etwa wie folgt: Der neue Mensch, der nachreligiöse, müsste man sagen, der nachchristliche Mensch, muss sozialisiert und durch Kollektiverziehung herangeführt werden. Die Grundeinstellung der Frankfurter zum bürgerlichen Subjekt, das sind wir, ist aversiv, feindlich. Und diese Aversion wird in polemischen Thesen gegen die Familie und gegen die Erziehung vorgetragen. Die Frankfurter Schule kritisiert den aus Familienerziehung hervorgegangenen kapitalistischen, bürgerlichen, christlichen Menschen wie folgt: als seelisch dumpf und unglücklich, als geistig unterentwickelt, zurückgeblieben, als wissenschaftlich unaufgeklärt, unterbelichtet, als religiös verdummt, auf Jenseits vertröstet, an Mythen, an Märchen, an Theologentrug glaubend, als ökonomisch, sozial ausgebeutet, versklavt, undemokratisch, unfähig, sich zu solidarisieren, Widerstand zu leisten und die eigenen Bedürfnisse und Interessen ins Spiel zu bringen. Diesem bemitleidenswert verkrüppelten Verhaltenstypus der Epoche vor 1968 stellen die Frankfurter nun einen neuen, einen ganz anderen, nämlich zur Höchstform entwickelten Sozialisationstypus, der Name verrät schon, was es geht, gegenüber, den sie nach ihren wissenschaftlichen Vorstellungen und ideologischen Leitbildern, die allerdings ziemlich utopisch aussehen, erziehen, sozialisieren, programmieren, reeduzieren wollen und wie am Fließband in Massen produzieren wollen. Dabei entwirft jeder der Frankfurter Volkserzieher einen anderen Menschen, oft einander widersprechend, die von der Öffentlichkeit aber akzeptiert und immer mehr verwirklicht werden. Ich nenne nur einen von den vier oder fünf, den man nennen müsste, nämlich Habermas, weil er am weitesten verbreitet ist. Habermas entwirft den neuen Homo Communicativus gegen den Homo Religiosus, den Homo Communicativus, der nicht mehr aus Familienerziehung, sondern aus kommunikativen Prozessen hervorgehen soll. Dieser Homo Novus richtet sich nicht mehr und soll auch nicht mehr nach der Ethik der 10 Gebote, nicht mehr nach kategorischen Imperativen, etwa dem von Kant, nicht mehr nach der goldenen Regel, was du nicht tust, das man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Vielmehr richten sich alle modernen Menschen in Zukunft nach der von Habermas selbst erfundenen kommunikativen Ethik. Die kommunikative Ethik soll also die christliche Ethik vollkommen ersetzen und vom Tisch wischen. Diese kommunikative Ethik nennt Habermas Universalmoral. Das heißt, sie wird von allen anerkannt. Woher er das weiß, hat er nicht gesagt. Sie wird von allen anerkannt. Und diese neue weltumspannende Moral soll eben die christlichen oder die jüdisch-christliche Moral durch ein einziges Gesetz ersetzen. Und dieses eine Gebot lautet nach Habermas wie folgt. Und das ist sehr, sehr wichtig für die katholische Kirche. Ich, Ego, verhalte mich stets so, wie der andere, Alter, es von mir erwartet. Weil auch der andere, Alter, sich stets so verhält, wie ich, Ego, es von ihm erwarte, Habermas nennt das vollständig reziprok. Wir verhalten uns in Zukunft vollständig reziprok zueinander. Das heißt, gleichzeitig außengesteuert, heißt heteronom, heißt unter Ausschaltung des eigenen Gewissens. Größte Bedeutung bei der Sozialisation dieses neuen Menschen mit der neuen Moral kommt der Gruppe zu. Die Gruppe soll die Familie überflüssig machen und ihres Erziehungsrechts enteignen. Die Gruppe soll die Lufthoheit über Kinderbetten besitzen, Kita und Ganztagsschule. Marcuse will den antiautoritären Charakter erziehen, Adorno den Anarchisten, den Sponti und die berüchtigte Psychologenschule der berühmten Harvard-Universität, mit der die Frankfurter in den 40er Jahren intensiven Kontakt pflegten und von denen sie sehr viel profitierten, plädierte in den frühen 40er Jahren, also vor Ende des Zweiten Weltkriegs, für die Produktion eines somatotonischen Typus für die Zukunft einer zerebrotonischen Kultur. Das kann ich hier leider nicht ausführen, würde sich lohnen. Das Auffallendste nun an den vier neuen Menschentypen oder Charaktertypen ist ihre Ähnlichkeit mit dem Menschen des nihilistischen, des nachmetaphysischen Zeitalters, der Moderne also, der Ära nach dem Tode Gottes, den der deutsche Philosoph des Nihilismus, der Philosophie der absoluten Sinnlosigkeit des Daseins, Friedrich Nietzsche, für das 21. Jahrhundert auf sich und auf uns alle zukommen sah. Und deswegen erwähne ich es. Nietzsche gab diesem Repräsentanten der Moderne drei verschiedene Namen. Erstens, er nannte ihn den tollen Menschen, der am helllichten Tage mit der entzündeten Laterne auf dem Marktplatz herumläuft oder herumirrt, den Gott sucht, den er selbst und seine Zeitgenossen getötet haben. Zweitens, den Übermenschen mit dem reinen Willen zur Macht. Drittens, den neuen Menschen, den er als den letzten Menschen charakterisiert, der fast schon kein Mensch ist, sondern ein Maschinenmensch, ein vorprogrammierter, funktionierender Apparat, der die Logik des Schreckens, und das halte ich für wichtig, die Logik des Schreckens in Gang setzt und zu allem auch zum Letzten fähig und bereit ist, weil diesem letzten Menschen das Schuldbewusstsein völlig abhanden gekommen ist. Zusammenfassend lässt sich das Menschenbild der kritischen Theorie wie folgt skizzieren und vom Menschenbild des Christentums, dem Menschen mit der alteuropäischen Menschenwürde, der Gottebenbildlichkeit, abgrenzen. Das heute zumindest in Deutschland dominante Menschenbild ist vor allem von Marx, Darwin, Freud, Adorno, also vom Marxismus, Materialismus, Neomarxismus geprägt oder eingerahmt. Der Mensch ist nach dieser Ideologie nur Säugetier. Der Mensch ist ein Säugetier, ist ein Satz von Freud, und sonst eben nichts. Er verdankt sein Dasein dem Urknall, der Evolution, der Selektion und dem Zufall, und er wird als arrivierter Affe gedacht. Als Säugetier und Produkt der Natur ist der Mensch der kritischen Theorie vor allem triebfixiert, triebgesteuert, triebdeterminiert, und das behaupten ja Darwin, Freud und Adorno, unisono. Alles beherrschender Trieb ist der Sexualtrieb, neben den natürlichen animalischen Bedürfnissen wie Hunger, Durst, Schlaf, Bewegung und den höheren menschlichen Bedürfnissen wie nach Liebe, Anerkennung, Selbstentfaltung. Heute spricht man so gerne von Personal Growth, von persönlichem Wachstum bis zur Selbstverwirklichung in ihrer allerhöchsten Form. Sinn und Zweck dieses Produktes der Natur ist nichts anderes als Arterhaltung und Selbsterhaltung des Menschen. Dem triebdeterminierten Säugetier, dem Menschen des materialistischen Denkens, fehlt mithin freier Wille, Entscheidungsfähigkeit zwischen Gut und Böse, das heißt Sittlichkeit, zwischen richtig und falsch. Ihm fehlt das Gewissen und damit die Menschenwürde, die ihn als Krone der Schöpfung ausweist, vor anderen Geschöpfen ausweist. Marx und Freud definieren den Menschen zudem nicht nur als Produkt der Natur, sondern auch als Produkt der Gesellschaft, dessen Bewusstsein oder Geist durch das Sein, durch das die materielle Umwelt bestimmt ist. Das Dogma des Marxismus lautet, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Erst das eine, dann das andere. Dieser durch die Triebe einerseits und durch die gesellschaftlichen Verhältnisse andererseits beschränkte und eingegrenzte Tiermensch ist für seine Entscheidungen, Handlungen, Unterlassungen letztlich nicht verantwortlich und auch nicht verantwortlich zu machen. Er ist schuldunfähig, er ist nicht strafmündig, denn er ist von Natur aus gut. Erst durch die gesellschaftlichen Verhältnisse und Bedingungen, durch die Milieus wird der Mensch korrumpiert, zum Beispiel durch das kapitalistische System, und deswegen muss dieses verschwinden. Die animalistisch-materialistischen Menschen der kritischen Theorie ist die Geistseele, ist die Herkunft von Gott, ist die Fortexistenz der Seele nach dem Tode des Leibes, der Materie, ist letztlich jeder metaphysisch-transzendentale Bezug undenkbar und unbekannt. Denn Gott existiert nicht oder höchstens als Fantasieprodukt. Der Mensch lebt zeitlos wie das Tier, rein immanentistisch, ohne Frage nach dem Woher, dem Wohin und dem über sich hinaus. Und diesen Menschen haben wir heute mitten unter uns. Ich brauche in diesem Kreise nicht zu betonen, dass dieses Menschenbild, eingerahmt durch Atheismus, Materialismus, Evolutionismus und Antimetaphysik, in vollständigem Kontrast steht zum Menschenbild des christlich-abendländischen, natürlich auch des katholischen Denkens, dass eine Koexistenz beider Menschenbilder einfach nicht denkbar, nicht vermittelbar ist. Wenn der konkrete Mensch wirklich nicht frei, nicht verantwortlich ist für sein Tun und Unterlassen, dann kann er auch nicht sündigen. Dann ist Sünde als Unterlassung des Guten eine menschenfremde Kategorie. Die Zeit ist sehr weit fortgeschritten, das tut mir leid, aber ich möchte das noch ausführen. Nach Horkheimer ist die Gesellschaft, also meine dritte These, nach Horkheimer ist die Gesellschaft der Bundesrepublik eine Klassengesellschaft, in der es sich wenige auf Kosten von vielen gut gehen lassen. Die industrielle Gesellschaft, in der wir also leben, ist nicht eine Gesellschaft freier Menschen, sondern eine Gesellschaft totaler, total gewordener Herrschaft, total gewordener Unterdrückung, Versklavung. In dieser Gesellschaft herrsche immer noch, wie bei Marxens, zu Marxens Zeiten, die tote Arbeit, also Maschine, Kapital, über die lebendige Arbeit, über Arbeiter und Menschen. Ursache dieser total gewordenen Herrschaft ist nach Horkheimer die Technik. Die vom Menschen erfundene und dienstmal gemachte Technik versklave den Menschen und deformiere sein Bewusstsein und sein Denken, seine Moral. Der Mensch in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft folge deshalb nicht der humanen, sondern lediglich oder nur noch der instrumentellen oder der maschinellen, der technologischen Vernunft. Der gesamte technische Fortschritt könne nur als ein unendlicher Prozess der Entmenschlichung begriffen werden. Alle Technik ist Entmenschlichung. Deshalb fordern die Frankfurter nicht Reform des Systems, sondern Totalveränderung, Umsturz, Revolution. In seiner Gedankenführung bleibt Horkheimer hier ganz dem orthodoxen Marxismus verhaftet, während Adorno sich einer ganz anderen Argumentation zuwendet. Das wollen wir auch tun und damit die These zur Gewalt, zur physischen Gewalt überschlagen. Die geschichtsphilosophische These der Frankfurter lautet von der Steinschleuder zur Megabombe. Adorno hat in seiner philosophisch anspruchsvollen Geschichtsanalyse in hochgestellter, zugespitzter, kämpferischer Diktion das Prinzip Herrschaft verantwortlich gemacht für die katastrophale Ablauf der Geschichte. Er nennt diese Geschichte von der Steinschleuder zur Megabombe und für die zukünftige apokalyptische Zukunft der Kultur, von der Emanzipation bis Auschwitz. In seinem umfangreichen Hauptwerk Negative Dialektik, der Titel verweist auf das Problem, zeichnet Adorno den ganzen Weg der Menschheitsgeschichte noch einmal in seiner Sichtweise nach. Am Anfang der Menschheitsgeschichte habe der Mensch versucht, sich von den Naturgewalten, Wasserkälte, Hitze, Unwetter, zu emanzipieren. Bei diesem Befreiungskampf von der Natur und von den Naturgesetzen sei dem Menschen die Maschine und die Technik entgegengekommen, zu Hilfe gekommen. Am Anfang sei also der Mensch sowohl Herr über die Natur, Naturgewalten, als auch Herr über die Technik gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt sei die Menschheitsgeschichte positiv dialektisch verlaufen. Doch zugleich mit diesem Zeitpunkt war auch der Umschlag ins Negative gegeben. Der Mensch nämlich, der die Maschine erfunden hatte und die großen Industrien entwickelt hatte, musste sich diesen Gesetzen unterwerfen. Und damit musste er seine eigene Erfindung sich sozusagen versklaven. Er musste sich den Sachzwängen und Gesetzen der Technik unterwerfen. Er musste sich an die Maschine versklaven. Je mehr der Mensch sich also von der Natur emanzipieren wollte, positiv dialektisch, umso mehr geriet er negativ dialektisch unter die Herrschaft und Sklaverei der Technik des industriellen Systems. Er sagt, die Herrschaft ist total geworden und sie herrscht heute in dreierlei Form. Auch das bitte wollen Sie als Priester zur Kenntnis nehmen. Er sagt, das ist die Botschaft, die zentrale Botschaft der negativen Dialektik, in den Betrieben herrsche heute die Technik über den Menschen. Das kann man ja noch hinnehmen. In den gesellschaftlichen Institutionen, Schule, Kirche, Krankenhaus, Gericht, herrsche der Mensch über Menschen und in seinem Gewissen habe der Mensch Herrschaft über sich selbst errichtet. Auschwitz sei also kein Betriebsunfall der Geschichte gewesen, vielmehr ist jeder technische Fortschritt ein Fortschritt in Richtung Abgrund, Katastrophe, Selbstauslöschung der Menschheit. Das ist die tief pessimistische, deprimierende Botschaft der Frankfurter. Der Mensch wird vom Subjekt der Naturbeherrschung mit naturgesetzlicher Notwendigkeit, das habe ich in Klammern gesetzt, zum Objekt totaler Herrschaft. Unausweichlich. Jedes Fortschreiten führt ihn an den Abgrund, in die Menschheitskatastrophe, in die Selbstauslöschung. Jedes Zurück zur Natur, Rousseau, zwingt ihn unter die Herrschaft der Naturgewalten, zurück in die Steinzeit. Im Hinblick auf diesen geschichtlich-gesellschaftlichen Circulus Viciosus, Teufelskreis, von Emanzipation vorwärts und Unterdrückung durch die Natur rückwärts, formuliert Adorno den radikalen, an die Wurzeln der Gesellschaft gehenden Satz, und er kommt heute immer wieder in allen Zeitungen, kommt das Ganze ist falsch. Die Menschheitsgeschichte hat einen völlig falschen Verlauf genommen. Die Gesellschaft ist zum Unheil gewuchert. Der Geist der Geschichte, wohlgemerkt der Menschheitsgeschichte, ist die permanente Katastrophe. Absolute Negativität ist absehbar und überrascht keinen mehr. Und dann kommt das Gewissen, ist das Schandmal dieser eben falschen Gesellschaft. Aus dieser Geschichtsanalyse folgert Adorno die Befürwortung der Anarchie, des anarchistischen Aufstandes, den wir heute erleben, gegen den technischen Fortschritt, den Ausstieg aus dem System. Nur der Ausstieg könne das Prinzip Herrschaft durchbrechen und die Bedingung für einen wahren Fortschritt setzen. Die Folgen will ich hier jetzt wieder überschlagen. Ich fasse aber zusammen, die Speerspitze der kritischen Theorie ist gegen die durch christlich-bürgerliche Ideen geordnete Gesellschaft mit allen ihren Institutionen und Werten, gegen den demokratisch verfassten Rechtsstaat, wie er sich im Grundgesetz von 1949 darstellt, gerichtet. Umwertung der Werte, Umbau des Rechtsstaates zum parteilichen Klassenstaat sind strategische Schritte. Hauptwaffe der Frankfurter ist die fundamentale, die radikale, das heißt an die Wurzeln gehende, nichts auslassende Kritik, die sich moralisch empört gegen alle Selbstverständlichkeiten, alle Traditionen und Institutionen und Verbindlichkeiten, die sich insgesamt gegen das Bestehende richtet und dem Bestehenden gegenüber die vollständige Alternative, die häufig eine Utopie ist, einfordert. Ihre Kampftruppen rekrutieren die Frankfurter unter den Linksintellektuellen, unter den emanzipatorisch-feministisch-gruppentherapeutisch Bewegten und unter den durch kritische Theorie und Tiefenpsychologie Aufgeklärten. Die Frankfurter Schule, so könnte man es formulieren, ist tot. Die Frankfurter Schule ist tot, aber ihre Ideen leben in den Köpfen und Herzen der Schülergenerationen weiter, wie das folgende Zitat der Bundeskanzlerin zeigt. Anlässlich der Festveranstaltung 60 Jahre CDU, 16.06.05 in Berlin, gab die Vorsitzende der Union folgende Erklärung ab. Ich zitiere: Manches an gesellschaftlicher Veränderung, was 1968 und danach die alte Bundesrepublik und auch die CDU bewegte, ist heute Allgemeingut. Wir können und wir wollen nicht zurück zum Familienbild der 50er Jahre und nicht zurück zum gesellschaftspolitischen Rahmen jener Zeit. Zu ihrem Frauenbild doziert die Bundeskanzlerin im Zentralorgan der feministischen Bewegung mit Alice Schwarzer an der Spitze wie folgt: Wir Frauen müssen weitergehen auf dem Marsch durch die Institutionen und teilhaben an der öffentlichen Macht. Dieses Zitat belegt auch, dass das Thema heute so aktuell ist und relevant ist wie 68. Ich bin gebeten worden, nun auf die Schleifspuren in der Kulturlandschaft aufmerksam zu machen. Das geht natürlich nur in wenigen Stichworten. Ich würde jetzt sagen, die ganze Kulturlandschaft hat sich ja verändert, wie nach einem Tsunami. Man könnte die Frankfurter Schule, die kritische Theorie, eben mit einem Tsunami vergleichen oder mit einem Tiefflügen der Bodenfläche. Das heißt, die einstige Oberfläche ist nach unten gekehrt und das, was unten war, ist zu oberst geraten. Ich kann also nur einige markante Beispiele und Stichworte nennen, die gegebenenfalls in der Aussprache noch erläutert werden müssten. Zunächst möchte ich auf Habermas selbst verweisen, der in seinen zahlreichen Veröffentlichungen der frühen 90er, späten 80er Jahre folgende Veränderungen vorgestellt hat, die er von der kritischen Theorie beeinflusst sieht und die das geistige Klima, also den Zeitgeist der nach 68er Periode verändert hat, sodass man zu Recht von einem Paradigmenwechsel in der Kultur sprechen kann und sprechen muss. Diese sechs Veränderungen möchte ich Ihnen in allerkürzester Form vortragen dürfen. Erstens, Entchristlichung der Öffentlichkeit. Zweitens, Entinstitutionalisierung der Gesellschaft. Drittens, Entethisierung des Rechts. Viertens, Entkriminalisierung des Verbrechens. Fünftens, Entpathologisierung der Krankheit. Sechstens, Entästhetisierung der Kunst. Aus diesen sechs Tendenzen, die schon sprachlich erkennbar den Abriss, die Auflösung, die Destruktion und Negation und Dekadenz, Horizontalisierung als Intention der Frankfurter erkennen lässt, der Frankfurter nicht nur, sondern auch ihrer Adepten und Epigonen. Entchristlichung heißt, die Öffentlichkeit ist nicht mehr vom Christentum geprägt, die Hochreligionen sind im Rückzug begriffen. Das Christentum ist also kein anerkanntes Weltinterpretationssystem mehr. Es muss sich neben anderen bewähren und rechtfertigen. Christentum ist keine Leitkultur mehr, sondern wir sprechen von der Multikultur, von der Beliebigkeit. Kirchen sind in eine Unzahl von Denominationen aufgespalten und so hat sich die Kirche auch die katholische Kirche selbst geschwächt. Auch hier lasse ich es mit ein paar wenigen Tipps, Hinweisen bewenden. Die Öffentlichkeit feiert heute Halloween wie früher den Reformations- oder Allerseelentag. Die Öffentlichkeit zelebriert mit allem Pomp und größter Beteiligung den Christopher Street Day, wie vor 50 Jahren den Fronleichnamstag oder die Bittprozession um eine gute Ernte. Die Öffentlichkeit widmet dem Ramadan mehr oder gleich viel Aufmerksamkeit wie der Fasten- oder Adventszeit. Spitze dieser Entwicklung nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1995 hält es nun auch der Europäische Gerichtshof, für Menschenrechte in seinem Urteil vom 3. November dieses Jahres für eine Verletzung der Religionsfreiheit, wenn Kruzifixe in Klassenzimmern der Staatsschulen erscheinen. Unvereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Zweitens, die Entinstitutionalisierung meint einen kleinschrittigen Prozess, der den staattragenden Institutionen wie Familie, Schule, Bundeswehr, Parlament, die umfunktioniert werden sollen oder entinstitutionalisiert werden sollen. Das heißt, die Institutionen sollen ihrer bisherigen Aufgaben enteignet und mit neuen alternativen Aufgaben betraut. Denke an die Kirche, sie wurde zuerst entmythologisiert, dann demokratisiert und nunmehr zu einer Sozialeinrichtung oder therapeutischen Anstalt umfunktioniert. Drittens, Entethisierung des Rechts. Jetzt geht es zum Kern. Spricht Habermas auf die Entleerung und Entkernung der überlieferten Rechtsnormen, auf die gezielte Auffüllung der alten Schläuche mit neuen Inhalten an. Die überlieferten Rechtsnormen, zum Beispiel unseres Strafgesetzes, enthalten nämlich das ethische, den Schutz des ethischen Minimums einer Rechtsgemeinschaft. Und das soll nicht länger der Fall sein. Es soll nicht mehr Glaube, Leben, Freiheit, Gerechtigkeit, Treue, Wahrhaftigkeit geschützt werden, sondern die Rechtsnormen sollen zukünftig außerethischen Zielen und Zwecken dienstbar gemacht werden, etwa der Umerziehung, der Abschreckung oder der Abschaffung der bürgerlichen Familie. Wiederum einige Beispiele. Abschaffung des Sexualstrafrechts, Paragraph 175 und Kuppelparagraph Mitte der 70er Jahre. Im revidierten Scheidungsrecht der Bundesrepublik wurde das Schuldprinzip durch das Zerrüttungsprinzip ersetzt und wird heute durch das Verstoßungsprinzip des islamischen Rechts angenähert. Im Gesetz für die eingetragene Lebenspartnerschaft, die Homo-Ehe, wurde die unsittliche Lebensgemeinschaft der sittlichen Gemeinschaft von Mann und Frau auf Lebenszeit gleichgestellt. Wurde also das widernatürliche Verhalten legalisiert und unter Diskriminierungsverbot gestellt. Wer also heute was dagegen sagt, der kann mit Freiheitseinschränkung rechnen. Nach der Legalisierung der Abtreibung, der Tötung von rund 1000 Menschen im Mutterleib pro Tag, stehen wir in Deutschland kurz vor der Legalisierung der aktiven und passiven Euthanasie sowie kurz vor der Legalisierung der Sodomie oder der Pädophilie. Weitere Beispiele, Schulbeispiele, man müsste über jedes fast eine Stunde referieren, damit das ganz klar ist, was es bedeutet, steht das Antidiskriminierungsgesetz. Heute darf man Homosexuelle nicht diskriminieren. Und das europäische Haftbefehlgesetz, dessen Erstopfer gerade der polnische Filmproduzent Polanski wurde. Die Europäische Kommission, wiederum eine Ebene höher, hat Anfang 2006 die Homophobie. Homophobie gemeint ist die Angst, die Aversion, die Distanzierung von dieser Einstellung und Haltung als Praxis von Psychopathie gedeutet oder umdefiniert. Wer also homophob ist, ist psychopathisch, ist Psychopath. Und wer Psychopath ist, wird der Psychiatrie unterworfen, der Staatspsychiatrie, und er wird der Psychopharmaka-Industrie sozusagen überantwortet. Wir haben es hier von einem Wandel im Strafrecht zu tun, nämlich von einem Täterstrafrecht zu einem Gesinnungsstrafrecht, oder man könnte auch sagen Haltungsstrafrecht, Glaubensstrafrecht. Vier, Entkriminalisierung des Verbrechens. Habermas hält es für einen Fortschritt, dass das Verbrechen heute weniger individuell, also dem Täter, als vielmehr kollektiv den gesellschaftlichen Verhältnissen, der strukturellen Gewalt, wie die Linken sagen, oder der strukturellen Sünde, wie einige Katholiken oder katholische Theologen sagen, angelastet werden. Der Mensch als Produkt der Gesellschaft ist ja fast zwangsläufig kriminell, weil er unter kriminell-kapitalistischen Verhältnissen aufwachsen muss, unter struktureller Gewalt. Gemäß dieser Argumentation müssten konsequenterweise die bedingenden Ursachen, also die Grundlagen, die Gesellschaft, resozialisiert werden, nicht aber der Täter, der unter den gegebenen Bedingungen oder Verhältnissen gar nicht anders handeln konnte. Immer mehr Straftäter, vor allem junge Straftäter, werden nicht mehr nach den Regeln des Strafgesetzbuches, also nach dem Strafmaß des Strafgesetzbuches bestraft, sondern unter Einfluss dieser Theorie wie Kranke behandelt und den Psychoagenten dem ausgeliefert. Sie werden also psychiatrisiert und psychotherapiert. Verbrechen wird Psychopathie zur Psychopathie. Allein in Nordrhein-Westfalen werden jährlich zwischen 20.000 und 25.000 Menschen gegen ihren Willen psychiatrisiert und mit Psychopharmaka therapiert, das habe ich in Anführungszeichen gesetzt. Fünftens, die Entpathologisierung der Krankheit meint die folgende Argumentation: Man ist heute nicht etwa krank, weil der Naturhaushalt des Menschen aus dem Gleichgewicht geriet, sondern weil man etwa durch beruflich-gesellschaftlichen Stress oder durch vergiftende Umwelt oder durch Leistungsdruck der kapitalistischen Wirtschaftsweise oder durch übermäßige Mobilitätsforderungen der Globalisierung oder am schlimmsten durch repressive Normen, also durch Verzichtsnormen der christlich-bürgerlichen Moral beschädigt, das heißt krank gemacht wird und krank gemacht wurde. Das hat sich also wirklich vollständig verändert in unserer Gesellschaft. Das Letzte brauche ich Ihnen nicht mehr zu erklären, also Entästhetisierung der Kunst meint, dass die Kunst der Moderne nicht mehr den überlieferten Regeln des Guten, Wahren, Schönen, des Ehrwürdigen, der Verehrung, der Harmonie, sondern, und das ist wieder neu, ganz selbstbewusst und provokativ, der Diktatur des Hässlichen zu folgen habe. Marinovic, ein Kollege von mir, hat dazu ein sehr gutes Buch geschrieben über die Kunst und die Antikunst, von der Diktatur des Hässlichen und dem Aufbruch des Schönen. Also Kunst dient der Provokation, der Veralberung, der Verächtlichmachung, der Propaganda, der Agitation. Bis in Kirchenkreise hinein wird das Sinnlose, das Anstößig-Pornografische immer dominanter. Aus Sicht der Frankfurter Schule ist diese Transformation der Kultur ein Etappensieg über das Bestehende, auch über das Christentum, über die Kirche, während sie aus der Sicht des Rechtsstaates, aus der Sicht der bürgerlichen Familie, Entschuldigung, der bürgerlichen Gesellschaft, der abendländischen Kultur nur als Schwächung, Niederlage, Überwältigung, Systemüberwindung gesehen werden kann. Mit anderen Worten, seit 1968 ist die Lufthoheit in andere Hände übergegangen. Wer das behauptet und zu belegen versucht, wird als religiöser Fundamentalist oder als Ewiggestrier an den Rand gedrängt, heute sagt man so schön, marginalisiert, klein gemacht. Nun, meine Sichtweise, ich hatte am Anfang vier Thesen aufgestellt. Gott ist eine falsche Hypothese, Theologie ist sinnlos. Dazu gibt es eine Fülle von Beispielen, gar nicht mehr zu übersehen. Man kann nur eines sagen, der Glaube in der westlichen Welt ist wie der Schwaden über dem siedenden Kessel verdunstet. Nach einer Umfrage im Auftrage des Magazins Focus ist Ostern für die Deutschen ein Wochenende wie jedes andere. Bezeichnen sich 47% der Deutschen als nicht religiös. Jeder Zweite. Verneinen 52% der Deutschen die Fortexistenz nach dem Tode. Verneinen 52% die Fortexistenz nach dem Tode. Sodass man sagen kann, die Ganztodtheologie des ehemaligen Bischofs von Limburg hat sich ins Volk heruntergedrängt. Von den rund 25 Millionen Katholiken und ebenso vielen Protestanten in Deutschland leben 8-10% der Katholiken und 2-3% der evangelischen Christen regelmäßig an Gottesdiensten teil. 120.000 Katholiken und 160.000 Protestanten verlassen jährlich ihre Kirche. Jährlich 250.000 insgesamt. Man kann sagen, der Vertrauenskrise feuchte die Glaubenskrise und dieser Glaubenskrise feucht konsequent der formale Austritt. Welche Konsequenzen hat das nun, wenn wir diesem Satz folgen? Wenn Gott nicht real existiert, ist Theologie als geordnetes Nachdenken und Reden über Gott sinnlos. Wenn es Gott nicht mehr gibt, so lesen wir bei den Brüdern Karamasow des christlichen Denkers Fjodor Michailowitsch Dostojewski, 1821 bis 1861, also des vorrevolutionären Russlands, zitiere, wenn es eine Religion der Liebe nicht mehr gibt, wenn es kein Gewissen, keine Rechenschaft mehr gibt, dann ist den größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte Tür und Tor geöffnet, dann ist moralisch gesehen alles erlaubt. Dostojewski. Ein anderer, ein Atheist, Sartre nämlich, kommt zu einem genau gleichen Ergebnis. Er sagt, wenn Gott tot ist, kann es kein Glück mehr geben. Mit dem größten Versprechen der Menschheitsgeschichte überzog der Marxismus, der Atheismus die Welt zwischen 1970 und heute. An anderer Stelle hat Dostojewski noch einmal mit folgenden Worten seine Nachwelt gewarnt. Wenn eine Nation sich von ihrem Gott abwendet, stirbt das Volk. Aus geschichtlicher Erfahrung wissen wir, dass ohne Gott und Religion kein Staat zu machen ist, auch kein Superstaat der 27 Staaten, der sich Europa nennt. Der Staat benötigt zumindest eine Zivilreligion, weil ihn sonst nichts zusammenhält. Was sollte ihn zusammenhalten, wenn nicht wenigstens eine Zivilreligion? Und das ist das, was wir uns in der Bundesrepublik verschleudern. Ohne obersten absoluten Wert Gott verlieren alle anderen Werte und Orientierungen an Bedeutung. Und wir können als Zeugen Habermas noch einmal anführen. Habermas sieht das voraus, dass in der nachmetaphysischen Epoche, in der Ära nach dem Tode Gottes, also in der von Wissenschaft geprägten Moderne oder Postmoderne, Sinn eine knapp und immer knapper werdende Ressource wird. Dass Sinnlosigkeit sich breit macht, Menschen also den Sinn ihres Lebens und Strebens, ihres Arbeitens nicht mehr angeben können und orientierungslos wie der Mensch von Nietzsche ihr Dasein fristen. Psychisch Kranke, Drogensüchtige, Amokläufer sind Symptome einer atheistischen Gesellschaft, einer geisteskranken Gesellschaft. Wenn Gott wirklich eine falsche Hypothese sein sollte, müssten wir neu darüber nachdenken, wie man in der nachmetaphysischen Gesellschaft, in der atheistischen Gesellschaft, atheistisch leben und zusammenleben kann. Ich darf Ihre Zeit nicht überschreiten und deswegen möchte ich enden mit meinem Beispiel. Ich darf noch eben darauf hinweisen, dass die Delikte von Kindern und Jugendlichen explosionsartig anwächst um 23% pro Jahr. Das hat auch Gründe. Ich fasse zusammen. Seit den 70er Jahren ist die Gesellschaft der Bundesrepublik multikultureller, pluralistischer, aber auch bunter und beliebiger geworden. Sie ist insbesondere permissiver, gestattender, zulassender und hedonistischer, schriller geworden. Sie ist auch feministischer, durchaus nicht femininer geworden. Gender gibt die Richtung und das Ziel der gesellschaftlichen Revisionen an. Gender ist unsere Zukunft. Die bürgerliche Gesellschaft ist zur Spaßgesellschaft mutiert, in der fast alles erlaubt ist, was Spaß macht. Auf den TV-Monitoren erscheint sie als Küsschen- oder Comedy-Gesellschaft. Alles wird verulkt, veralbert. Alles Ernsthafte, Vernünftige, Überkommene wird als kalt, als unmenschlich, als fortschrittsfeindlich an den Rand gedrängt. Unsere Gesellschaft scheint sich vom Realitäts-, Geschichts-, Religions-, Sittlichkeits- und Rechtsbewusstsein der 60er Jahre und früher des christlich-abendländischen Denkens immer weiter zu entfernen und sich dabei dem Urzustand zu nähern, auf den Anfangszustand der Zivilisation und der Kultur zurückzuentwickeln. Damit stellt sich die Frage, die Schlussfrage, wo steht die Kulturrevolution heute? Welche Umstürze sind denn noch zu erwarten? Und die Antwort kann ich Ihnen seit dem 8.11. vortragen. Am 8.11. tagte in Hamm die Partei Die Linken. Und diese Partei Die Linken haben ihr Wahlprogramm vorgestellt für das nächste Jahr. Und diese Partei der Linken hat einen Forderungskatalog an die deutsche Gesellschaft aufgestellt und einige programmatische Sätze formuliert. Worum geht es den Linken vorwegnehmend? Um zweierlei. Erstens um die Abschaffung des Sittengesetzes und zweitens um die Abschaffung des Menschen. Ich will Ihnen das in Einzelnen jetzt vortragen. Was verlangen Sie programmatisch? Erstens die generelle Abschaffung des Religionsunterrichts als Schulfach. Ich kommentiere das gleich mit einem Satz. Das Recht auf Rausch. Die Legalisierung der Droge Cannabis. Die Entkriminalisierung der Drogensucht. Die Einführung eines Unterrichtsfaches oder einer Unterrichtseinheit Genuss- und Rauschmittelkunde in den Schulen. Also in allen, und die Abschaffung der Gerichte und Gefängnisse. Das ist der Forderungskatalog aus diesem Monat. Ich kommentiere nun diese Forderungen unter dem Zusammenhang der kritischen Theorie mit jeweils einem Satz. Die Abschaffung des Religionsunterrichts ist dann konsequent, ich würde sagen und auch notwendig, wenn Gott eine falsche Hypothese ist, wenn das Christentum eine Lüge ist, wenn Theologie sowieso ein sinnloses Unterfangen ist. Wozu dann Religionsunterricht? Zweitens, der gottlose Staat der Linken benötigt Cannabis als Opium des Volkes. Wie Karl Marx es gesagt hat, Religion ist Opium des Volkes. Also ohne Opium des Volkes kommt auch diese neue Linkspartei nicht aus. Da es Gott und Religion, das ist der dritte Satz, nicht geben darf, bleiben nur Genuss, Rausch und Sucht die höchsten Glücksgefühle auf dieser Erde. Sechs muss man noch hinzufügen. Viertens, an die Stelle der Religionskunde tritt in der atheistischen Schule folgerichtig die Genuss- und Rauschmittelkunde. Drogen- und Genusssüchtige sollen sich zukünftig frei entfalten, sich selbst verwirklichen können und sich nicht bedroht fühlen müssen durch den repressiven Staat und dessen Gesetze. Dieses Volksbeglückungs- oder Umerziehungsprogramm folgt der Ethik der Reziprozität, wie Habermas es formuliert hat, nämlich gegenseitig anerkannte Bedürfnisse, Rausch, Sucht, Cannabis, werden zur gesellschaftlichen Norm und damit irgendwann zum staatlichen Gesetz erhoben, zur Regelung des privaten und öffentlichen Verhaltens. Dieses Wahlprogramm widerspiegelt den Zeitgeist 2009. Man kann es mit Mephisto als die Summa des destruktiven, alle Ordnungen zersetzenden, alles bestehende, verneinenden Denkens lesen. Heute stimmt die wiedervereinigte Gesellschaft mit 8%, die Gesellschaft Ost mit 23%, die Gesellschaft West mit 5% zu diesem Programm zu. Morgen können es statt der 8 vielleicht 18 oder 28% sein. Und ich komme mit einem letzten Satz auf den Urzustand der Gesellschaft, zu dem die wohl zurück wollen, also auf den Zustand vor aller Zivilisation und Kultur, auf den Zustand vor dem ordnenden und schützenden Rechtsstaat. In diesem Zustand herrschte das Gesetz des Urwaldes. Das heißt, fressen oder gefressen werden, der Mächtige ist im Recht. Wer zuerst tötet, lebt länger. Oder man könnte es auch sagen, etwas ausgewählter in der Sprache, es herrscht das Gesetz bellum omnium contra omnes oder homo homini lupus. Und damit danke ich Ihnen für die geduldige Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Aussprache. Dankeschön.